Es ist für euch keine Sünde darin, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt oder euch ihnen gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt. Doch gewährt ihnen eine Abfindung, der Wohlhabende entsprechend seinen Verhältnissen und der Geringbemittelte entsprechend seinen Verhältnissen, eine Abfindung in rechtlicher Weise. Dies ist eine Pflicht für die Gutestuenden.